1. Daher sollten wir darauf achten, dass niemand von euch die Verheißung in Gottes Ruhe einzutreten, verpasst, obwohl die Verheißung noch immer gültig ist. 2. Denn uns wird die gute Botschaft ebenso verkündet wie jenen Menschen damals, jedoch nutzte ihnen das Gehort wird nichts, weil es sich nicht durch Glauben mit ihren Herzen verband. 3. Wir, die wir gläubig geworden sind, treten in dies Ruhe ein, wie Gottes gesagt hat, ich schwor in meinem Sohn, sie sollen nicht in mein Ruhe eingehen, obwohl sein Werk bereit sieht der Erschaffung der Welt wollen dit wären. Vor denen eine Stelle heißt es über den siebten Tag, und Gott ruht am siebten Tag von all seinen Werken 5. An andere Stelle jedoch heißt es, sie sollen nicht in mein Ruhe eingehen 6. Die nun daraus folgt, dass einige noch in dies Ruhe eintreten werden, waren diejenigen, die zuerst die Botschaft empfingen, wegen ihres Ungehorsams nicht hinnen kämen, 7. Bestimmt Gott ernüt einen Tag, namlich tut, den viel später durch David verkündet hat, wy bereits gesagt, tut, wenn sein Stimm hort, verhartet ihr Herzen nicht tät. Den hat Joshua sie damals in die war Ruhe geführt, so hat Gott nicht von einem anderen, späteren Tag gesprochen. 9. Folglich steht dem wo Gott noch ein endgültig Sabbatru bever. 10. Denn wer in Gottes Ruhe eingetreten ist, der hat auch selbst von seinen eigenen Werken geruht, so wie Gott von den seinen. 11. Lasst uns daher danach streben, in jen Ruhe einzutreten, damit niemand durch ungehorsam ein ahnliches Scheitern erlebt wie jen. 12. Denn Gottes Wort ist lebendig und wirksam, schaffer als jed zweischneidige Schwert, es dringt tief ein, bis es Seel und Geist, Gelenke und Mark scheidet, und es vermag die Gedanken und Absichten des Herzens zu beteilen. 13. Und kein Geschöpf kann vor im Verborgen bleiben, als ist nackt und offenkundig vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft abelgen müssen. 14. Die wir nun einen großen hohen Priester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, wollen wir an unserem Bekenntnis festhalten. 15. Denn wir haben keinen hohen Priester, der nicht mit unseren Schwachen mitfühlen konnte, sondern einen, der in allem auf ähnliche Weise versucht wird wie wir, jedoch one Sunday. 16. Lasst uns daher mit Zuversicht vor den Thron der Gnade treten. Damit wir Barmherzigkeit empfangen und nicht finden, die uns zur rechten Zeit hilft.